Stund. Einen goldenen Becher werf ich hinab. Verschlungen schon hat ihn der schwarze Mond. Wer mir den Becher kann wieder zeigen, er mag ihn behalten, er ist sein eigen. Der König spricht es und wirft von der Höhe der Klippe, die Schroff und steil hinaufhängt in die unendliche See. Ich frage wieder, zu tauchen in diese Tiefen nieder. Und die Ritter und Knappen um ihn her vernehmen's und schweigen still, sehen hinab in das wilde. Ist keiner, der sich hinunter wagt. Doch alles noch stumm bleibt wie zuvor. Und ein edler Knecht sanft und keck aus der Knappen Sorgen empor und den Gütern wieder der Demante weg und alle die Männer umher und Frauen auf den herrlichen Jüngling verwundert schauen. Und blickt in den Schlund hinab. Die Wasser, die sie unterschlug, die verhebt er jetzt brillend wiederbar. Und wie mit des Donners verwirbelt Hose entstürzen sie schäumend im finsteren Schoße. Wasser mit Feuer sich fängt und es wallet und brauset und zischt bis zum Himmel spritzen gedampfende Gicht und Flut auf Flut sich ohne Ende trägt und will sich immer schöpfen und wehren als wollte das Meer noch ein Meer erwehren. Thank you. als ging's in den Höllenraum. Dort reisend sieht man die brandenden Wogen hinab, in die strudelnden Trichter gezogen. Schnell in die Brandung wiederkehret, der Jüngling sich Gott befiehlt, und ein Schrei des Entsetzens wird rings gehöret, und schon hat ihn der Wirbel hinweggespült. Und geheimnisvoll über dem kühlen Schwimmer schließt sich der Rachen. Er zeigt sich nimmer. Und stehe wir's über dem Wasserschlund in der Tiefe nur brauter Tessung. Von Mund zu Mund. Hochherziger Jüngling, fahre froh. Und Ola, und Ola, hörst du die Krone selber hinein und sprichst, wer mir bringe die Krone, er soll sie tragen und König sein. Mich gelüstete nicht nach dem teuren Lohn. Was die heulende Verhehle, das erzählt keine lebende, glückliche Seele. Wohl manches Fahrzeug vom Strudel gefasst, schoss der in die Tiefe hinab. Doch zerschmettert nur rangen sich Kiel und Mast hervor, aus dem alles verschlingenden Grab. Bis vom Himmel spricht, sagt der dampfende Gischt, und Well auf Well die schon Ende trägt, und wie mit des fernen Donners getosen, entstürzt es brüllend im finstern Schoße. Es rodet mit Gras. Fish. Treibt sie in den köstlichen Preis zu erwerben.